Freund, warum so viele Sorgen? Sag, woher die schwere Last, die dich trägt vom frühen Morgen bis hinein in späte Nacht. Oh, leg sie ab, die schwere Last, die du so lang getragen hast. Jesus, gib Ruhe, oh, glaub es nur, sein Blut gab er für dich und mich. Ist es nicht der Lohn der Sünde, der dich plaget und dich quält? Nirgends kannst du Ruhe finden, sag mein Freund, wo es dir fehlt. Oh, leg sie ab, die schwere Last, die du so lang getragen hast. Jesus, gib Ruhe, glaub es nur, sein Blut gab er für dich und mich. Gestern warst du noch so glücklich, heute bist du ohne Freund. Liebe Seele, drum ich bitte dich, bringe Jesus heute dein Leid. Oh, leg sie ab, die schwere Last, die du so lang getragen hast. Jesus, gib Ruhe, oh, glaub es nur, sein Blut gab er für dich und mich.